Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 186. Und Leute, was ist großartig passiert? Das wird auch das Hauptthema sein. Das wird sich durch die ganze Sendung ziehen. Ja, klar, ne? Google verkauft Motorola. Danach, wenn man das überhaupt abspalten kann von den anderen News, die zieht irgendwie so einen Rattenschwanz hinterher. Ja? Gibt viel darüber zu sagen auf jeden Fall. Ne? Klar, eben noch ein paar News zusätzlich, Community, auch da war das Thema natürlich mit Motorola und Lenovo, klar. Und natürlich die App der Woche wieder. Thema ganz groß, überall zu lesen, ganz groß eingeschlagen, Mainstream-Presse, alles hat darüber berichtet. Ja, Motorola wird verkauft an Lenovo. Leute, eigentlich muss es schon jeder von euch gehört haben. Ja? Dennoch, es gibt viel darüber zu sagen. Ja? Zunächst mal ist es so, es ist schon fast philosophisch, ja, wenn man mal überlegt, ja, was da so passiert ist, ja, und was jetzt vielleicht einige Google-Mitarbeiter wohl gerne hätten, dass es nie passiert ist, ja. Irgendwie ist es schon seltsam in der Realität, ja, was man vergisst, ja, ist niemals passiert. In der Tat ist es so, weil wenn es keine Erinnerungen mehr daran gibt an ein Ereignis, dann hat dieses Ereignis noch eigentlich nicht stattgefunden. Ja? Jedenfalls gibt es keine Beweise mehr dafür, ja, dass es stattgefunden hat. Ja? Keine Erinnerung mehr dran. Und was man erinnert, das ist die Realität. Ja? Aber daran wird man sich auf jeden Fall noch erinnern, auch wenn das vielleicht ein paar Google-Mitarbeiter gar nicht so gerne wollen. Aber ist es wirklich so schlimm, was ist denn passiert, dass Motorola eben verkauft wurde wieder, kurz nachdem es von Google gekauft wurde? Ich sag mal, der Kauf hat seine Aufgabe erfüllt. Ja, ganz klar, was war denn eigentlich das, was jeder vermutet hat, warum Motorola gekauft wurde? Wegen den Patenten. Jetzt ist es so, dass dieser Deal mit Lenovo zwar die ganzen Markenrechte und alles eben Motorola Mobility an Lenovo übergibt, ja, aber die Patente bleiben bei Google und Lenovo bekommt eine Lizenz, eine offenbar kostenlose, unbefristete Lizenz, um diese Patente zu nutzen. So, das heißt aber im Endeffekt, dass die Patente ja bei Google bleiben und somit eben der Kauf mitnichten völlig umsonst war. Weiterhin ist es so, dass, wir bleiben mal bei den Zahlen, das mit dem Bargeld und mit wirklich transferierten Geldsummen, das möchte ich mal gar nicht so jetzt groß breitreden. Das würde jetzt diese ganze Gelder nochmal schmälern. Aber trotzdem, ja. 12,5 Milliarden Dollar hat Google für Motorola gezahlt und nun wird's für 2,9 Milliarden verkauft. 2 Jahre später. Klar, da ist schon Geld vernichtet worden, ja. Aber man muss auch sagen, dass man eben für das, was dann rein rechnerisch eben tatsächlich bleibt, eben Google doch noch was davon hat, nämlich die wichtigen Patente. Und die sind offenbar kaum noch in Gold aufzuwiegen, ja, bei den heutigen Troll-Angriffen von überall her. Ja. Von daher kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass es für Google ein komplettes Desaster war. Allerdings muss das sicherlich nochmal geklärt werden, inwiefern eben Motorola Gewinn abgeworfen hätte. Und genau da ist der Punkt. Motorola, obwohl mit den Moto X und Moto G, vor allem mit den USA, durch diesen unglaublichen US-Patriotismus, ja, wurde Midrange-Gerät hochgelobt in allerhöchsten Tönen, ja. Dabei war jedes günstige Handy von Huawei technisch besser. Egal, ja, auch bei uns gibt's sehr viele Fans von dem Motorola, von dem Moto X und Moto G, was ich durchaus auch verstehen kann. Nicht jeder will halt jetzt das schnellste, beste Gerät, sondern eben auch mal nur ein Gerät, das eben optisch gefällt. Und optisch, da kann man sicherlich hier bei den Moto-Geräten anderer Meinung sein, ja, oder eben verschiedene Meinungen haben. Aber dennoch ist es so, dass eben Moto X und Moto G nicht den Erfolg gehabt haben, um die Verluste, die eben jährlich aufgelaufen sind für Google, wieder abzufangen. Und Google hat es gemerkt, dass eben so ein Handy zu vertreiben, zu produzieren, zu managen, wie eben jetzt das Moto X, die volle Aufmerksamkeit, ja, und den vollen Einsatz. Und das ist auch das, was Larry Page gesagt hat in seiner Ansprache zu diesem Verkauf. Eben die hundertprozentige Aufmerksamkeit diesem Produkt gelten muss, um es erfolgreich zu machen. Und das kann und will Google nicht tun. Ja. Bei der Nexus-Linie, zu der ich übrigens nachher auch noch was sagen werde, ist es ja so, dass es für Google halt nebenher gelaufen ist, sozusagen ein Demo, ein Prototyp, was dann allerdings auch im Mainstream auf einmal eingeschlagen hat mit dem Nexus 4, eigentlich schon mit dem Nexus S, aber mit dem Nexus 4 so richtig. Das Nexus 7 Tablet war dann wirklich, ja, eines der besten Android-Tablets überhaupt, und das hat dann auch der Markt eben auch honoriert, auch die normalen Leute, und so wurde Nexus auf einmal von einer Entwicklerplattform zu einer Konsumentenplattform. Ja. Und trotzdem hat eben Google da, und das hat man auch ganz klar gesehen, nie so groß jetzt Marketing gemacht, ja, und hat eben da jetzt keinen großen, also selbst keinen großen Versuch unternommen, hier den Markt von vorne und hinten aufzurollen mit diesem Gerät. Wenn man aber halt eben sowas hat wie Motorola und man will tatsächlich haben, dass so eine Marke erfolgreich wird, dann muss man das tun, da muss man reinhauen, und das geht eben nur, wenn man sich voll drauf konzentriert. Das kann und will Google eben, wie gesagt, nicht machen. Deswegen Lenovo. Ja, Lenovo, eine chinesische Firma, das wird aber auch bald wieder vergessen werden. Wie gesagt, dann ist es nie passiert, ja. Der Markenname Motorola, die uramerikanische Marke schlechthin, ja, würde dann einem chinesischen Unternehmen gehören, ja. Aber wie gesagt, das wird dann in der Öffentlichkeit vielleicht mal kurz breitgetreten, dann wird's vergessen, und dann ist Motorola das Patriotism Telefon und keiner hat's gewusst, und es ist nie passiert. Aber darum geht's ja auch nicht. Es wird eben darum gehen, dass Lenovo hier die in den USA eben dann Fuß fassen kann. Mit dem Markennamen Motorola kann Lenovo sich reinhängen und kann alles hier investieren und versuchen, sich voll darauf zu konzentrieren, um diese Motorola-Marke eben erfolgreich zu machen in den USA und dann eben da einen Fuß drin zu haben in dem Markt. Mit dem Markennamen Lenovo hätten sie es bei Smartphones sicherlich nicht geschafft. Ja. Bei Laptops ist Lenovo immer noch eine sehr, sehr bekannte, sag ich mal, Größe. Durch den Markennamen, ebenfalls von IBM gekauft wurde, ThinkPad. Ja. Noch heute nutzen amerikanische Firmen, von dem bösen, bösen chinesischen Unternehmen, ja, an dem sogar die chinesische Regierung beteiligt ist, ja, in Hochsicherheitstrakten die Lenovo-Geräte. Hui, kann ich schon nicht sagen. Hui, so schnell kann man vergessen. Ja. Nun ja. Für uns Außenstehende ist es natürlich so, dass es sicherlich fraglich ist, was schlimmer ist, eine chinesische Firma oder eine amerikanische Firma, gerade mit dem NSA-Skandal, ja, was da jetzt besser ist. Aber wie gesagt, das sind jetzt Sachen, das ist nur am Rande interessant, das wird den normalen Konsumenten überhaupt nicht interessieren. Und von daher wird sich einfach alles nur herauskristallisieren, wie Lenovo jetzt die Marke präsentiert, wo sie die Marke präsentiert. Bleibt sie in den USA? Wird Europa mit dieser Marke vernachlässigt? Das kann gut sein, ja. Das hat auch Lenovo klar gemacht, dass es erstmal gedacht ist für die USA, um dort Fuß zu fassen. Von Europa wurde da kein Wort gesagt. Ja. Ja, also der Kauf ist von den Firmenchefs beschlossen. Es muss allerdings noch die chinesische sowie die amerikanische Aufsichtsbehörde da noch ihr Einverständnis erklären. Das kann noch ein bisschen dauern, ja. Das muss dir auch genehmigt werden, obwohl es beide amerikanische Firmen sind, als Google eben Motorola gekauft hat. Und das muss eben jetzt auch genehmigt werden, wenn Google an Lenovo verkauft. Nebenbei, ja, ist offenbar da noch, sind noch viele weitere Hintergründe, die zu erörtern sind, warum denn jetzt das gemacht wird. Klar, wie gesagt, es wurde jetzt ein bisschen Verlust gemacht, ja, aber eigentlich nicht so viel, dass man jetzt nach 2 Jahren, noch nicht mal ganz 2 Jahren, die Panik kriegt und eine Firma, die man für 12,5 Milliarden Dollar verkauft hat, dann auf einmal für 2,9 Milliarden wieder schnell loswerden kann, ja, oder will. Das stinkt nach einem anderen Hintergrund noch, das vielleicht zusätzlich zu diesem noch eine Rolle spielt, ja, weil die Verluste waren jetzt nicht so groß. Sie waren zwar auch nicht sehr erfreulich, was Google mit dem Moto X und Moto G jetzt eingefahren hat an Verlusten, aber die waren jetzt nicht so, dass man so schnell was beendet. In 2, 3 Jahren hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen und Google hätte vielleicht sogar Geld verdient mit Motorola. Ja. Aber offenbar hat Google auch mit Samsung einen Deal ausgearbeitet. Was der genau beinhaltet, ja, das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Eins wurde zum Beispiel bekannt, dass Samsung die Google-Dienste wie Maps beispielsweise, ja, Play Store und so weiter, bewerben wird, auch die Gmail-App, und die eigenen Apps ein bisschen zurückstellen, ja, weil bisher hat ja Samsung immer sehr stark gegen Google gearbeitet und versucht, bei allen möglichen Apps eben die Google-Apps durch die Samsung-Apps zu ersetzen. Die waren zwar drauf, ja, aber so prominent platziert wurden immer die Samsung-Apps, ja, dass die Benutzer sich eben an Samsung binden, nicht an Google. Ja. Google hat da eben auch Angst um Android und ich finde, die Angst ist nicht ganz unberechtigt, denn für viele Leute ist eben Samsung Android. Ja. Und was Samsung macht, ist der Standard für Android, weil eben die Masse an Geräten mit großem Abstand eben von Samsung kommt, mit Android-Betriebssystemen. Und da kann Google berechtigterweise Angst haben, denn ich weiß gar nicht, inwiefern man überhaupt noch sagen kann, dass Google die Plattform Android unter Kontrolle hat. Ja, das kann man immer wieder sehen, ja, sei es jetzt bei Updates, oder eben auch bei solchen Geschichten wie eben diese Google Apps Vergabe, ja, mit Lizenzen, die immer wieder aus dem Ruder laufen. Ja, und ich glaube, Google kann gar nicht mehr so richtig Druck ausüben auf die Hersteller, um zu sagen, so, jetzt, das geht aber nicht, jetzt muss man mal hier das und das so machen bei Android, damit die Leute nicht hier enttäuscht sind. Das kann man zu Samsung so nicht sagen, dann sagen die, pff, was wollt denn ihr mit eurem paar Prozent Marktanteil? Ja, was Android ist, bestimmt immer noch wir. Boom. Ja. Und das kann Google auf Dauer natürlich nicht durchgehen lassen. Und offenbar gibt's da jetzt Deals. Ja. Ars Technica, ja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Naja. Hat auch einen Artikel veröffentlicht, Nuclear Standdown. Ja. Und da wird nochmal erörtert, dass es möglicherweise eben zwischen Google und Samsung hier ein bisschen gerumpelt hatten, dass sich die jetzt eben verständigt haben, was zu tun. Dafür gibt eben Google seine Bestrebungen mit eigenen Telefonen auf, ja, und dafür steckt eben Samsung bei anderen Dingen wieder etwas zurück, wie eben zum Beispiel bei den Apps, die sehr, sehr wichtig sind für Google wiederum, ja. Die genauen Hintergründe, die werden wir wahrscheinlich erst sehr, sehr lange in der Zukunft erst erfahren, ja, was da, oder vielleicht nie wirklich erfahren, ja. Aber wie gesagt, diese Meldung mit den Apps, dass die hier die eigenen Apps zurückstellen werden, das ist schon wirklich ein Hinweis darauf. Es gibt noch weitere Hinweise, die eben auch in dem Artikel nochmal aufgeführt sind. Ja. Aber wie machtlos Google ja zum Beispiel ist, hat man ja gesehen mit dieser Google Alliance, mit dieser Android Alliance, die mal gegründet wurde, wo sich die Hersteller verpflichtet haben, Updates relativ schnell und 18 Monate lang zu bringen für die Geräte. Eigentlich ist es so der einzige, wo sich wirklich daran gehalten hat, war Google selbst. Und die anderen Hersteller, die hat es nur so am Rande interessiert, anscheinend, ja. Weil immer wieder wurde gegen diese Vereinbarung verstoßen, ohne jeglichen Folgen. Klar, was wollen die denn auch machen sonst? Ja? Was will Google machen? Wollen die Lizenz dann entziehen für die Google-Apps? Da lacht ja Samsung mal. Dann wird Google als böse hingestellt und dann verkauft Samsung noch mehr Telefone. Ja, ich muss leider immer wieder das drauf zurückbringen, auf den Punkt, dass eben Samsung der größte Android-Anbieter ist. Und dadurch geht eben eine Gefahr aus. Was ist denn jetzt aber mit den Nexus-Geräten, mit den Nexus-Telefonen? Ja. Larry Page hat eigentlich gesagt, dass sich Google vom Hardware-Markt, also vom Handy-Markt, zurückziehen möchte. Jetzt ist die bange Frage, beinhaltet das auch die Nexus-Reihe? Und da gibt es natürlich riesen Spekulationen momentan im Netz. Ja. Und ich spüre da auch so ein bisschen Panik aufkommen bei vielen Benutzern. Also für mich ist es auch so, ich kaufe mir ein Nexus-Gerät. Weil wenn ich ein Android-Gerät will, kaufe ich mir ein Nexus-Gerät, weil ich ein Android-Gerät will und kein Samsung oder HTC oder sonst irgendwas. Das kennt ihr ja schon von mir. Ja. Ich habe das schon öfters mal gesagt. Das hat aber einen guten Grund. Ja, warum das so ist. Und wenn jetzt das verschwindet und nur noch zum Beispiel so Google Experience-Telefone vorhanden sind, dann verliert Google endgültig ja, die Möglichkeit, ein Gerät herauszubringen, wo sie selbst Updates verteilen kann. Ja, auch die Google Play Edition läuft nicht direkt. Nicht direkt, sondern muss erst noch angepasst werden. Das sieht man auch, wenn Updates rauskommen, zum Beispiel bei KitKat, dauert es trotz allem, trotz Google Experience, wesentlich länger als bei den Nexus-Geräten, bis das ausgeliefert wird. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz schlecht, weil die Nexus-Reihe war bisher immer so eine Art Referenztelefon. Ja. Da konnten sich andere Hersteller daran orientieren. Ja. Und dann eben verbessern. Jetzt gibt's keine Orientierung da mehr oder gäbe es keine Orientierung mehr. Es ist ja noch nichts sicher. Ja. Und wen nehmen denn dann andere kleinere Hersteller als Orientierung? Samsung? Schon wieder. Ja, so geht's nicht. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn das passieren würde. Es ist allerdings, wie gesagt, noch überhaupt nicht sicher. Aber man vermutet es eben durch die Aussage von Larry Page, ja, der hier sicherlich da sich so geäußert hat, dass man das so interpretieren kann. Ja, also es ist gar nicht mal so gut, ja, oder auch nicht so schlecht. Man dieses Übereinkommen mit Samsung, das kann Google sehr viel Geld einbringen. Ja, das kann auch Android sichern, denn Samsung experimentiert immer noch mit diesem Tizen rum. Ja, das wurde jetzt auch komischerweise gleich verschoben wieder. Und ich denke, vielleicht hat auch da was dieser Deal mit Samsung, dieser offenbare Deal mit Samsung, was zu tun. Ja. Es ist ganz schön kompliziert. Und frustrierend, ja, auch. Und ja, Also ich bin im Moment nicht ganz so begeistert, wenn ich über die Zukunft von Android nachdenke. So, wenn ich mir das Android Universe angucke, HTC geht's wirklich mies. Die Frage ist, ob die dieses Jahr noch überstehen, muss man ganz klar sagen. LG, durch die zwei Nexus-Modelle jetzt sicherlich erstmal im Aufwind. Nur was passiert jetzt, wenn das nächste Nexus, wenn es denn noch eins gibt? Wobei da glauben eigentlich alle, dass es noch 2014 noch ein Nexus gibt. Aber wo sind die dann? Ja. Huawei, ja, die drängen auch auf den Markt rauf. Man kann aber eben mit den paar Prozent, das sie haben, eben nicht von einer großen Konkurrenz jetzt von Samsung sprechen, und somit bleibt Samsung der einzige große Android-Anbieter, den es gibt. Ja. Schon heute. Und einige kleinere werden noch wegbrechen. Das heißt ja nicht, dass man nicht diese Geräte von den kleineren kaufen kann. Gerade Arcos beispielsweise gefällt mir immer und immer besser. Auch da kommt nochmal in den News noch eine Nachricht dazu. Ja. Also wenn ich mir heute ein Android-Gerät kaufen würde, dann wäre es vielleicht sogar das neue Arcos, ja, und eben nicht mehr das Nexus. Aber Arcos hat zum Glück gar keine eigene UI drauf, und die Bloatware beschränkt sich auch auf einen minimalen ja, Zusatz, der auf diesen Geräten drauf ist. Also es geht noch. Und von daher würde ich das gar nicht mal so abtun. Ja. Und wie gesagt, ich spreche nichts dagegen, man kann es ja tun. Ja, nur für den Massenmarkt, wenn man das jetzt mal so sieht, nicht persönlich sieht, was es einem selbst bringt, sondern jetzt wie Android insgesamt dasteht, da muss ich schon sagen, Alarm. Ja, und zwar höchste Alarmstufe. Und deswegen wäre es auch logisch, so einen Deal mit Samsung auszuhandeln, um eben Android zu schützen. Ja, ganz klar. Ja, Aussichten heiter bis Wolke, später Gewitter und Hagel. Es ist eigentlich abzusehen. Ja, im Moment ist dann Friede, Freude, Eierkuchen. Samsung hat mit Google einen Deal abgeschlossen. Google will verkauft Motorola an Lenovo. Ja, Lenovo hat natürlich auch was vor. Man könnte meinen, ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Aber es ist abzusehen, dass es nicht lange dauern wird, und dann wird diese erkauften Freundschaften wieder unter starker Belastung stehen, und dann geht's rund, ja. Dann rumpelt's im Karton, das kann ich schon sagen. Es ist jetzt schon abzusehen. Was passiert zum Beispiel, wenn Samsung durch diesen Deal oder dieses Vorgehen, eben Motorola zu verkaufen, jetzt noch mehr Oberwasser gewinnt, ja. Und ich weiß auch nicht, ob, wie gesagt, man weiß ja nicht, was da ausgehandelt wurde und wie lange das ausgehandelt wurde, für wie lange, ja. Und spätestens wenn dann eine Möglichkeit besteht für Samsung, die Benutzer auf ihre Seite zu ziehen, ja, dann werden die das tun. Man sieht's ja auch, was sie probiert haben mit dem Originalzubehör, mit dem Android-Update auf KitKat. Auf einmal funktionierten bestimmte Hardware von Drittherstellern nicht mehr. Und auf Anfrage hieß es dann, ja, man soll bitte nur Original-Hardware von Samsung benutzen. Das hat natürlich zu einem Entrüstungssturm geführt, ja, weil damit wird ja aus Samsung Apple, ja, Seppel vielleicht, ja, das Seppel, ja, genau. aber das geht natürlich nicht. Da waren einige User sauer, und jetzt rudert zwar Samsung erstmal wieder zurück und sagt, sie werden sich um das Problem kümmern, damit auch Hardware von Drittanbietern wieder funktionieren wird, aber es bleibt trotzdem ein fader Nachgeschmack im Mund, weil eben das sehr, sehr viele Fragen aufwirft, wenn Samsung tatsächlich solche Intentionen hat. Wie lange wird es denn noch dauern, bis sie sich abkapseln? Wie lange wird es denn noch sein, bis eben Android ersetzt wird durch Tizen? Ja? Oder vielleicht eben, die bleiben bei Android, weil es einen schönen Marketplace gibt, wo so viele Apps vorhanden sind. Das ist ein großes Argument bei auch bei dem Mainstream oder gerade bei den Mainstream-Menschen, ja. Die wollen Apps, Apps, Apps, ja. Und dann bleiben die zwar dabei, aber ja, verschiedene Software wird eben so weit weggeschlossen, weggesperrt in dem System, dass es für normalen Nutzer gar nicht mehr richtig zu benutzen ist. Da hat Google auch in der Vergangenheit vielleicht ein paar Fehler gemacht und hat es nicht streng genug geregelt. Man wollte halt ein offenes System haben, aber das Problem bei den offenen Systemen ist, dass die offenen Systeme auch gekapert werden können von Firmen, die weniger auf die Offenheit setzen, ja. Und wenn dann eben beim ersten Einschalten von dem Gerät auf einmal gar nichts mehr auftaucht von Google und bei Samsung ein Account angelegt werden müsste, ja, und dann alles, der Chat, über ChatOn, ja, die E-Mails über die E-Mail-Software von Samsung, ja, und so weiter und so weiter. Wenn dann alles nur über Samsung läuft und für alles andere müsste man sich dann nochmal anmelden, nochmal einen separaten Account machen bei Google, den man erstmal überhaupt erst anlegen muss und der Vorgang auch erst gestartet wird, ja. Und so weiter und so weiter. Wenn man das eben braucht, dann sehe ich schon mal schwarz. Ja. Auch der App Store wird ja immer wieder probiert, ja, ein Samsung App Store und so weiter, dass das hier eingeführt wird. Aber ich glaube, auch da hat sich was getan, ja, durch diesen Deal. Aber trotzdem, ja, die Gefahr bleibt bestehen. Und da Samsung mehr Macht im Android-Bereich hat als Google, muss ich ganz klar sagen, müssen wir mal abwarten, wie sich dieser Deal für Google letztendlich auswirkt. Ja, aber ich prophezeie Gewitter und Hagel mittelfristig. Ja, wird nicht lang dauern. Passt mal auf. Ja, ich komme mal zu den News, obwohl die eine Meldung da gleich rüberzieht. Ja, Lenovo, was will eigentlich Lenovo mit Motorola machen? Lenovo, das sagen die selbst, will Apple und Samsung überholen. Ja. Mit dem Motorola, da müssen sie erstmal ein paar Flaggschiffe rausbringen und keine Midrange-Geräte. Ja, das wird also bestimmt noch etwas dauern. Und es wird dauern. Ja, also da macht man sich bitte keine Illusion. Das kann nicht, nächstes Jahr kann nicht ein neues Gerät rauskommen. Das geht gar nicht. Bis dahin, das ist noch nicht mal geplant. Das hat auch hier Lenovo schon deutlich gemacht, ja. Die Telefone, die dieses Jahr rauskommen sollten von Motorola, die werden auch noch rauskommen. Lenovo kann und will da gar nicht groß eingreifen. 2015, was da passiert, weiß man nicht. Also man darf die ersten riesigen Lenovo-Produktionen vielleicht erst so gegen Ende 2015, Anfang 2016 erwarten. Und bis dahin kann Lenovo und auch die Nutzer nur hoffen, dass in der Mache in der Schublade bei Motorola bereits ein Flaggschiffmodell liegt mit hohen Leistungsdaten, weil ansonsten wird dieser Angriff auf Apple und Samsung eher so ein China-Böller, ja, der so einfach so in der Luft verpufft. Weil ich denke mal, das ist zeitkritisch. Ja. Nach der Übernahme wollen die Leute dann auch was sehen. Ja. Und das ist halt eben immer schwierig. Und wenn da nicht schnell was auf dem Plan steht, dann heißt es eben, ja, Motorola ist weg vom Fenster. Oder eben, es wird nicht mehr als richtige Konkurrenz empfunden. Die Töne, die hier Lenovo spuckt, sind ziemlich groß. Und treiben natürlich die Erwartungen noch weiter hoch. Ja. Die machen zwar klar, sagt er auch, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass Motorola jetzt kommt und dann sofort Apple überholt, sondern dass es das schon mittelfristig, langfristiger gedacht ist. Ja. Aber der Markt hat also eben seine anderen Gesetze und dann müssen die sich ganz schön anstrengen. Ja. Dass es mit Android und anderen Anbietern, die gerne mehr von Android unter Kontrolle haben wollen, nicht so weit her ist, sieht man ja immer und immer wieder. Samsung sind ja die einzigen, die versuchen, die Android-Plattform zu kapern. Im Gegenteil, Amazon hat es sogar schon gemacht, im Prinzip, ja. und ist eigentlich recht erfolgreich damit. Nur es ist eben, es fällt eben nicht so auf, weil das so nebenher existiert und vielleicht auch eine andere Zielgruppe hat. Und mit dem Kindle Fire, ja, hat ja Google einiges im Petto. Noch haben sie kein Smartphone, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte. Aber 2014 wird wohl auch, aber das ist auch nur ein Gerücht, das immer wieder mal auftaucht, aber es soll jetzt 2014 eine Amazon-Spiele-Konsole geben, also als Konkurrenz zum Beispiel zur Ouya, aber auch könnte es auch eine Konkurrenz werden zu den etablierteren Spielekonsolen, insbesondere zu den Nintendo-Konsolen, die technisch da sicherlich auf dem gleichen Level liegen. Hier kommt es natürlich an, was für technisch verbaut wird. Also man könnte sicherlich erwarten, dass es PS3-Qualität hat. Aber wir wissen ja, das ist die alte Konsolengeneration und heute erwarten dann vielleicht die Leute eher mal sowas wie Richtung PS4 oder Xbox One eben. Und ich glaube kaum, dass man auf Android-Basis im Moment sinnvollerweise eine Konsole macht, die solche Leistungsdaten hat. Man könnte es zwar hardwaremäßig machen, nur es wird nicht viel bringen, weil die Software fehlt, die darauf läuft. Von daher denke ich mal eben, dass es so Richtung Nintendo gehen wird, beziehungsweise eben Ouya und so weiter und vielleicht auch gleichzeitig auch eine Multimedia-Plattform sein soll, wie hier auch im Artikel genannt wird, zum Beispiel um Konkurrenz für den Chromecast zu machen, ja, oder ähnliche Buchsen, die in den USA ja existieren bereits, und da dann eben das abzulösen, ja, damit eben auch Amazon am TV was hat, was Vernünftiges, denn sie haben ja auch zum Beispiel einen Video-Service in den USA, ganz groß übrigens, sehr, sehr groß sogar, und ich denke mal, das wird Amazons Intention auch sein, und das Spielen eben, ja, auch eine interessante Geschichte, weil wenn man sich mal den Amazon App Store anguckt, sind die Spiele dort auch ziemlich groß, ja, aufgebauscht, und ich denke, das wäre auch eine lukrative Einnahme wiederum für Amazon. Wer schon mal probiert hat, Videos von Android-Geräten aufzunehmen, der wird meistens sehr, sehr frustriert sein. Wer jedoch Android KitKat hat, der kann sich jetzt ganz einfach mit einer Anleitung als in Videoform anschauen, wie das genau funktioniert. Und es ist überhaupt keine Hexerei, das kann jeder machen. Ja. Im Prinzip muss das Android SDK installiert werden, das ist aber kein Hexenwerk, das läuft größtenteils automatisch, und dort muss dann die Android Debug Bridge ADB installiert werden, ja, dann über Micro USB angeschlossen werden, ja, und dann einfach das Kommando ADB Shell Screen Record und dann eben wohin das gespeichert werden soll, zum Beispiel SD-Karte, ja, und dann geht es los. Ja, und wenn man dann fertig ist, dann drückt man Ctrl-C auf dem Computer und schon wird das Video beendet und abgespeichert. Ja, und dann hat man das Video aufgezeichnet vom Android-Gerät. Ich finde das sehr, sehr genial. Genauer, wie gesagt, wird das nochmal im Video erklärt. Und damit kann man richtig geniale Sachen machen. Und ich würde mir das auch mal angucken und ich würde das auch gern nutzen, ja. Ja, also das ist schon eine coole Sache. Vor allem, wenn man Apps zum Beispiel vorstellen will oder zeigen will, ja, dann kann man das hier viel, viel besser machen. Google meint auch ernst übrigens mit seinen Mobile Services und der Lizenz dazu. Ja, man muss ja ein paar Vorgaben erfüllen, bevor man eine Lizenz kriegt. Die Lizenz ist zwar kostenlos, ja, Ausrufezeichen, kostenlos für die Anbieter, aber man muss eben bestimmte Vorgaben erstellen. Deswegen meinen einige Anbieter, sie müssen das gar nicht machen. Und das führt dann eben auch mal zu Ärger mit Google, auch wenn es selten ist. Offenbar in der Zukunft leider viel zu selten. Aber ein Tablet-Hersteller musste jetzt dicht machen deswegen. KMS, der hat das Android-Tablet, das Argos My Tablet, rausgebracht. Nicht Arcos, gell? Argos, gell? Nicht verwechseln. Ja, Arcos ist cool und die haben auch die Lizenzen. aber das musste jetzt die Firma musste jetzt Konkurrenz Konkurrenz die mussten Konkurs anmelden. Das Super Bowl steckt mir noch in den Knochen. Weil eben hier Zahlungen zu leisten sind, ja, 5,3 Millionen Dollar muss die Firma abdrücken, beziehungsweise 3,2 Millionen englische Pfund. Die Firma sitzt nämlich in England. Ich habe darüber mal berichtet, über das Tablet, das war dieses 99 Pfund Tablet, das herauskam mit den eigentlich auch recht interessanten technischen Daten für den Preis, ja. Aber eben Google fand es nicht witzig, weil sie eben den Google Play Store beispielsweise verwenden haben, Maps, Gmail und so weiter, ohne eine Lizenz von Google. Damit ist es im Prinzip eine Raubkopie von der Software, denn diese Software ist nicht Open Source, leider, muss man ganz klar sagen. Ja. Und deswegen darf man die nur verwenden, wenn man auch eine Lizenz hat. Deswegen schuldet jetzt eben die Firma jede Menge Geld und das war eben das Aus für die Firma. 70 Jobs wurden deswegen zunichte gemacht. Ja. Sicherlich kann man Android bzw. Google gar keine Vorwürfe machen. Ja, es wurde ganz klar gegen die Lizenz verstoßen und das kann man nicht machen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass eben in der Vergangenheit viel zu locker gehandhabt wurde von Google, so dass es auch durchaus ein Signal sein könnte, so von wegen, ja, macht doch, was ihr wollt mit dem System, ja. Und deswegen, war das vielleicht jetzt ein bisschen unglücklich. Da wird man sicherlich noch mehr davon hören und vor allem vielleicht noch von anderen Firmen, die die Lizenz nutzen und gar, oder die diese Programme nutzen, aber gar keine Lizenz haben. Und wie sieht das eigentlich mit den Root-Geschichten aus, wenn Google hier hart auf seine Lizenzen bestehen wird oder würde, dann ist die Frage, inwiefern man zum Beispiel auf einer CyanogenMod, wenn, ich glaube, die haben jetzt eine Lizenz, also ich nehme mal jetzt ein anderes ROM, ja, wenn man jetzt auf einem Custom ROM, ja, das keine Lizenz von Google hat, dann nachträglich wieder den Play Store installiert, ist das dann okay oder nicht? Ja, ich möchte die Frage nicht beantworten, weil da gibt es wahrscheinlich mehrere Meinungen und die müssten dann eben vor Gericht ausgefochten werden, in einen harten, erbitterten Kampf. Und ja, aber die Frage bleibt natürlich, wie sicher ist es jetzt noch, ein Custom ROM mit Play Store zu benutzen? AMOLEDs sollen für große Tablets jetzt kommen. Samsung hat da was im Petto. Soll nicht mehr lange dauern. Das heißt, ein 10,1 Zoll Tablet von Samsung mit einem riesigen AMOLED-Screen. Einige werden jetzt vielleicht so zurückzucken, ja, und sagen, das kann doch nicht wahr sein, ja. Will ich nicht so ein AMOLED, weil diese Fehlfarben, ja, das geht gar nicht, aber die AMOLEDs haben sich schon einigermaßen verbessert, ja, mittlerweile und deswegen sollte es eigentlich auch kein größeres Problem mehr sein. Ich finde das auf jeden Fall in dem Sinne schon mal interessant, weil die Bildqualität dann eben doch einem die Spucke als weg lässt. Also das ist vor allem für sage ich mal, eben auch wieder normale Konsumenten, wenn die das so sehen, so ein AMOLED-Screen, dann fallen denen regelmäßig die Kinnlade runter. So, boah. Ja. Also von daher ist es schon interessant, dass das jetzt für so riesige Tablet-Bildschirme geben wird. Aber auch für 7er Tablets dürfte es dann interessant sein. Und man darf also hier auch gespannt sein drauf, was Samsung oder wie das dann letztendlich aussieht, wenn Samsung das rausbringt. Es wäre das erste AMOLED-basierende Tablet mit 10,1 Zoll, wenn ich das richtig weiß. Und deswegen darf man da drauf gespannt sein. Logic Instruments, ja, stellt ein Outdoor-Tablet und Outdoor-Telefone vor. Und zwar, haltet euch fest, auf Basis von Arcos. Die Firma arbeitet mit Arcos zusammen und bringt eben dann robuste Tablets und Telefone heraus, die eben auf der Basis von Arcos-Geräten basieren. Zum Beispiel wäre da das FieldBook E1, ja, mit 10,1 Zoll und das FieldBook H1. Ja, das ist ein Telefon. Warum das auch FieldBook heißt, weiß ich auch nicht. Ne? FieldPhone wäre vielleicht besser. Ne? Das E1, also das Tablet, ist jedenfalls dann wasserfest und staubdicht. Ja? Und es kann aus bis zu 6 Fuß, das ist also relativ hoch, herunterfallen, ohne dass dem Gerät was passieren soll. Und das ist ja mal fantastisch für ein Tablet. Also das wäre ein Outdoor-Tablet, wo man sogar fürs Geocaching verwenden könnte. 10,1 Zoll ist halt eben ein bisschen groß. Da wäre ein 7 Zoll Tablet vielleicht besser. Aber stellt euch mal vor, ja, so eine Riesenkarte beim Geocachen, ne, so ein riesen Map hier. Ja, da könnte man die geocaching.com-Seite direkt eine richtig schöne Größe mal angucken. Ne? Wahnsinn. Also ich bin da schon begeistert. Es ist natürlich auch für viele andere Dinger besser, zum Beispiel für Außendienstler oder eben Leute, die eben draus arbeiten müssen, aber trotzdem eben hier auf das Tablet nicht verzichten wollen. Ja, und ich denke mal, da kann viel, viel passieren. Wird natürlich eine Nische bleiben, ganz klar. Aber wenn der Preis stimmt, Leute, dann sag ich mal, wird es auch für mehr Leute interessant werden. Wie gesagt, allein schon die Millionen von Geocachern. Also wenn da der Preis stimmt und das richtig vermarktet wird, boah, ich habe schon welche gesehen mit Android-Tablets, mit normalen Android-Tablets. Ja, und wenn dann der Regen einsetzt, ja, wie die dann ganz schnell verschwinden und die dann ja mehr oder minder ziellos rumlaufen, ne? Das Teil, pff, ja, fertig in den Regen halten, durch den Fluss laufen, mit fertig, ne? Ich glaube gar nicht, wie oft das vorkommt, mal durch den Fluss zu laufen. Als Geocacher. Ja, dann das H1, ja, ebenfalls so ein bisschen hier, so, man nennt es so rugged, ja, also das heißt mit so einem Rahmen umgeben nochmal, damit es eben robuster wird. Und auch der Glasscreen wurde da verstärkt. 3500 mAh Stunden Batterie für das Gerät, was eben für 2 Tage Benutzung reichen soll. Naja, das kann man ja wieder vergessen, ne? Und dann bietet die Firma auch noch ein normales Telefon an auf der Basis vom Helium 4G. Deswegen nennt sich das auch Logic 5O Helium 4G. Ja. Sehr schön. Also ich muss sagen, damit hat Arcos, ja, meines Wissens nach als erste europäische Firma geschafft, dass mit ihre Geräte als Basis genutzt werden für ein weiteres Gerät, das eben für eine, sag ich mal, eine robustere Sache genutzt werden kann, ja, für härtere Anwendungen. Und deswegen denke ich mal, ist es wirklich spannend, das weiter zu beobachten. Übrigens, wenn das stimmt, was hier auch geschrieben steht, dann erfüllt das FieldBook E1 auch die IP65-Zertifikation und kann auch von minus 20 bis plus 60 Grad benutzt werden, ja. Minus 20 Grad, das ist der absolute Hammer für so ein großes Display. Also wenn das funktioniert, dann muss ich sagen, Hut ab. Und dann ist das Teil auch wirklich ein Outdoor-Ding. Irre. Jetzt muss nur noch, wie gesagt, der Preis stimmen. Die technischen Daten sind okay. Das sind entsprechend eben den Arcos-äquivalenten Geräten. Und dann kann man das schon sagen, ja, ist okay. Ja, vom Stuhl haut es einem nicht, aber man kann es benutzen. Und dann wird das wirklich interessant, wenn der Preis stimmt. Yeah. Näheres von Geeksphone zum Revolution gibt's auch. Die haben sich da zu Wort gemeldet und haben noch ein paar weitere Daten rausgerückt. Ja. Und ein One-Click-OTA-System. OTA, OTA, oh Mann. soll es da geben, ja, und damit kann man ganz einfach ein anderes ROM installieren, ruckzuck, babab, und eben dann per Klick eben updaten, ohne Probleme. Ha, das ist ja mal was. Aber wie gesagt, die größte Sache bei dem Telefon ist, dass eben sowohl Android als auch Firefox OS benutzen kann, also zwei OS in einem. Ja, das geht nun wirklich nicht, das waren drei, egal. Auf jeden Fall mit 4,1 Zoll IPS-Display, 1,6 GHz Dual-Core-Prozessor von Intel übrigens, ein Atom-Prozessor, 4 GB interner Speicher, Micro-SD-Karte vorhanden, 8 Megapixel-Kamera hinten, 2 Megapixel-Kamera vorne, 2000 mAh Akku, ist es natürlich auch jetzt kein super Überflieger, ja, auch eher ein Midrange-Gerät, und 1 GB Speicher, da muss ich sagen, also für Android wäre mir das für ein modernes Telefon heute einfach zu wenig, ja, deswegen würde ich mal sagen, die werden wahrscheinlich hier ein Hauptaugenmerk eben auch aufs Firefox OS gelegt haben, denke ich mal, weil das sieht man auch, die Daten in dem Bereich, da ist das Telefon mit Abstand das beste Telefon, was es für Firefox OS gibt. Ja, und ich kenne Firefox OS jetzt, ich habe es noch nicht live benutzt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wesentlich weniger Ressourcen verbraucht als Android. Noch. Und deswegen denke ich mal, wird es damit wohl besser zurechtkommen mit diesen technischen Daten als das Android, die Android oder den Android-Teil da drin. Ja. Sony hat seine PlayStation Companion App mit einem Update beglückt und jetzt ist es möglich, dass PlayStation-Benutzer Livestreaming machen, ja, und zwar direkt in die App von der PlayStation. Also wer zum Beispiel jetzt daheim auf der PlayStation Musik hat, ja, der kann ich sag mal Video, der kann jetzt sich das auch auf dem Handy angucken mit dieser App direkt, und gestreamt wird dann eben von der PlayStation 3 über das Netz. Ja, also es geht nicht direkt von Gerät zu Gerät, sondern es geht über einen Netzwerkdienst. Ja. Und da wird eben zum Beispiel Provider vorgeschlagen, ja, wie zum Beispiel Twitch TV und Ustream. Ja. Darüber läuft es dann also. Gut. Interessant und auch da wieder jede Woche gibt's da ein kleines Stück vom Puzzle Richtung, ja, PlayStation, Android, und das wird auch noch lustig werden, denke ich. Dann noch ein riesen Fauxpas, wie ich finde, aber was soll's, ja, manche finden es gar nicht so schlimm, andere lachen sich hier die Hucke voll. Microsoft, das Xbox-Team von Microsoft hat jedenfalls, würde ich mal sagen, einen schönen Griff ins Klo gemacht. Die haben nämlich Xbox News getwittert, ja, auf Twitter und haben diese Tweets von einem Android-Gerät verschickt. Tja, also wenn schon die Mitarbeiter von Microsoft hier lieber Android-Geräte benutzen als Windows-Phone-Geräte, tja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Gut, ich war mal mit der News hier soweit durch, jetzt komme ich noch zu den Community-Geschichten. Und zwar hat hier der Stefan noch geschrieben, dass Motorola die Preise senkt für das Moto X vor dem Marktstart. Ja, hat mir die einen Link geschickt auf golem.de geht der und ja, also 400 Euro rund, 399 sollte das Teil kosten, wo da habe ich gesagt, das ist absolut lächerlich. Jetzt sagt also Motorola, das wäre also noch nicht 100% sicher, dass es auch dieser Preis ist. Ja, möglicherweise wird sich da also noch was tun, aber ich muss ganz klar sagen, wenn das Teil mehr als 199 Euro kostet, dann ist es viel zu teuer. Ganz einfach, ja, weil es eben für das Gerät, für dieses Geld schon Geräte gibt, die weit mehr Leistung bieten als das Moto X. Ja. Die Frage natürlich, Moto X, soll man sich das jetzt überhaupt noch kaufen? Wegen der Übernahme, also Ich sehe eigentlich jetzt noch keinen Grund, hier irgendwas zu sagen. Man sollte vorsichtig sein oder so. Warum auch? Bis sich da etwas tut in der Produktpalette, da wird man schon wahrscheinlich schon wieder ein neues Handy kaufen. Ja? Ist das nun mal? Also ich denke, für die nächsten 2 Jahre ist das Motorola Moto X noch sicher. Ein Update auf die neue Version in 2 Jahren wird es eh nicht geben, ob unter Lenovo oder Google oder sonst irgendwas. Nach 18 Monaten allerspätestens den Schluss und dabei bitte aufpassen, ja, dass das Gerät schon einige Monate in den USA auf dem Markt ist. Also von daher sollte man sich keine Illusionen machen. Das wird noch ein großes OS-Update geben und dann ist Schluss. So ist nämlich leider immer bei den Android-Geräten ein Riesen Ärgernis, wie ich finde. Dann hat der Christian noch was geschrieben, und zwar Lenovo soll das nächste Nexus-Gerät bauen. Der Link geht auf Mobiflip und zwar könne sich da Google, heißt es da drin, von der Nexus-Reihe 2015 verabschieden, ja, aber dieses Jahr könnte noch ein Nexus-Gerät kommen und zwar von Lenovo. Anzunehmen, sag ich mal, oder logisch wäre dieser Schritt, ja, nach der Übernahme von Motorola Mobility, könnte natürlich Lenovo eins von den Geräten, die jetzt bereits schon in Planung sind, ja, und das würde wieder dahin gehen, dass ein Flaggschiffmodell mit höheren Leistungsdaten, ja, vielleicht schon in den Schubladen liegt, im Plan, ja. Bei Motorola und dass die dann eben dieses Motorola-Telefon quasi veröffentlichen unter Lenovo bzw. unter Nexus. Ja. Oder Lenovo hat auch tatsächlich schon ein eigenes Gerät entwickelt, ja, und die bringen das Gerät dann heraus. Das würde mich zwar sehr wundern, also ich denke, dass es da davon abhängt, ob der Kauf dann auch tatsächlich stattfindet. Ob dieses Telefon jetzt von Lenovo kommt, das neue Nexus oder eben nicht. Ich denke, das hängt damit zusammen. Also, danke Christian und danke Stefan für die Zuschriften. Dann komme ich zur App der Woche. Und da habe ich mal diese Woche Plogaroid genommen. Ja. Ich hoffe, ich bin heute wirklich etwas verwirrt, ja. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal irgendwie gehabt, ja. Wie gesagt, das Super Bowl, der hat mich echt fertig gemacht, ne? nö. Also Plogaroid hat's, ich sag's mal, das ganze salopp und frech, ja. Ich habe heute schon ziemlich viele derbe Ausdrücke benutzt, also kann ich auch schon einer, kann ich jetzt nochmal einer benutzen. Plogaroid hat Plogger.com bei mir mal kurz den Arsch gerettet. Vor kurzem, ja. Denn vor ein paar Tagen habe ich mal wieder die Blogger-App nutzen wollen und habe dann festgestellt, dass es wie bei den vorherigen Malen auch dauernd Abstürze gibt, seit eben hier bei Google Fotos Umstellungen gegeben hat, stürzt die Blogger-App also ja öfters mal ab, sobald man Bilder hinzufügt und diese dann eventuell wieder entfernen will, abstürzt. Ich habe da einiges probiert, logischerweise. Aber es gibt noch mehrere Sachen, was mich an der Blogger-App gestört hat. Zum Beispiel, dass sag ich mal, von 10-mal probieren, einen Post zu publishen, ja, das 8-mal nicht funktioniert und ich nur eine Fehlermeldung bekomme, dann hängt der Post im Gerät und lässt sich weder löschen noch neu starten, beziehungsweise nochmal neu senden, ja. Und dann muss ich das ganze Teil löschen und nochmal neu machen. Und das geht einfach nicht. Also ich bin stinkesauer. Blogger.com ist keine geeignete Plattform mehr für Android, wenn es da nicht Blogaroid gäbe. Ja, Blogaroid rettet also Blogger.com auf Android den Hintern. Eine Schande ist das. Ich vermute natürlich dahinter, dass Google sich nicht mehr groß um Blogger kümmern will, um Blogger kümmern will, Blogger.com, sondern eben sagt, ja hier, macht eure Posts auf Google Plus und fertig, dann braucht ihr das nicht. Ne? Und das alles nur so stiefmütterlich behandelt wird, ansonsten ist mir auch der Update-Zyklus der Blogger-App unbegreiflich. Blogaroid jedenfalls bietet kein WYSIWYG an. Ja. Also beim Schreiben von den Posts zumindest. Ja. Dort arbeitet man mit Codes, zum Beispiel für Fettschrift und so weiter und so weiter. Schön ist allerdings, auch wenn es sehr, sehr ungewohnt für viele Leute, das Einbinden von Bildern, ja, dass da ein Tag gesetzt wird im Text und man sich eben da also durchnummeriert wird und da die Bilder dann separat auswählen kann und dann Image 0 ist zum Beispiel das erste Bild, ja, Image 1 das zweite dann und so weiter und so weiter. Und dass man das dann frei anordnen kann, auch im Text. Und das macht Laune. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die verbesserungswürdig sind. Beispielsweise kann man nicht festlegen, wie groß denn die Fotos sein sollen, ja, in den Postings. Sehr, sehr schade, finde ich. Vor allem, wenn man unterwegs ist, will man vielleicht mal jetzt nicht unbedingt die volle Auflösung hochladen, ja, weil man dann nämlich ewig dazu braucht, wenn man 5, 6 Megabyte hochlädt, nachdem wie viel Megapixel Kamera, ja, und deswegen wäre es natürlich schön, wenn man das in der Blockeroid-App selbst schon festlegen könnte. Natürlich kann man ja auf dem Handy das umkonvertieren in andere Größen, das geht, aber das ist natürlich wiederum sehr aufwendig. Dann gibt es die Möglichkeit, es direkt nach dem Publish an Google Plus und auch an andere Dienste, die installiert sind, zu sharen. Besonders das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Man kann auch bei jedem Post festlegen, ob denn der Standort übermittelt werden soll, von wo das gepostet wird, wenn man das also will, ja. Und ich denke mal, das ist richtig gut gelungen. Vor allem, wie gesagt, diese Sharing, die Sharing-Funktion, die Publish-Funktion, die gefällt mir hier sehr, sehr gut. Etwas umständlich ist, wie gesagt, der Text schreiben mit den Codes, aber sag ich mal, da man normalerweise keine großen Romane schreibt mit so einer mobilen App, dürfte das eigentlich kein großes Problem sein. Man kann die Posts auch alles schön auf SD-Karte speichern, also zusätzlich nochmal auf SD-Karte speichern. Das würde verhindern, dass zum Beispiel, wenn etwas mit dem Publish nicht klappt, dass eben dann der ganze Post weg ist, dann kann man das einfach wieder von SD-Karte unabhängig von der Plugger-Plattform wieder reinladen und dann eben nochmal probieren. Auch das finde ich ist eine gute Sache. Also insgesamt gefällt mir die App ganz gut, hat auch eine recht gute Bewertung. Ich glaube 4,1 zurzeit, 4,0, ja. Also ich habe auch 4 Sterne vergeben. Wie gesagt, der letzte Stern hat eben gefehlt. Weil vielleicht die Oberfläche, die könnte noch ein bisschen überarbeitet werden, ja, dass es ein bisschen schöner aussieht vielleicht, und ja, so eine zumindest mal ansatzweise weiße WIG-Funktion wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Aber dennoch lässt sich kann man sich eigentlich hier nicht großartig beschweren. Auch die Anmeldung funktioniert wunderbar, ja. Hier mit dem Gerät, es wird die Google-Anmeldung, die ganz normale, benutzt und es lief also unproblematisch, ohne dass ich das Passwort bei mir eingeben musste. Sehr schön. Damit ist natürlich auch sicher, dass das Passwort nicht in falsche Hände gerät. Denn ich sage es ganz ehrlich, Apps, wo man das Google-Passwort selbst eingeben muss und es nicht über die Google-Authentifikation, beispielsweise über das Google Plus Sign-In und so weiter funktioniert, kann ich nicht mehr empfehlen. Ja, das geht nicht. Aber das ist auch gut gelöst und deswegen App der Woche meiner Meinung nach verdient. Und wenn ihr auch Blogger.com Nutzer seid, empfehle ich euch das mal anzuschauen. Damit sind wir am Ende vom Uncast wieder für diese Woche. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder einfach mal Kritik oder Kommentare loswerden wollt, dann könnt ihr das machen. Google Plus Uncast oben in der Suche eingeben, dann Uncast Community auswählen. Oder ihr schreibt mal eine Mail rio@thenetcasts.com, rio@thenetcasts.com. Dort findet ihr auf der Seite findet ihr auch den GPG-Key, mit dem ihr mir eine verschlüsselte, sichere E-Mail schicken könnt. Ja, wenn ihr Leaks habt oder so, ja, gebt nur her damit, ja. Und ja, die Seite, die findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. uncast.thenetcasts.com, bitte an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!